Alter Spaß aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Alter Spaß. Ja, meine Sonnenkälber sind mit Öl begossen, sind nass wie Badelaken und erweichte Schrippen. Ich weiß mit diesen feuchten Märchenweltschleimtieren nichts anzufangen, nichts. Solche alten Späße sind doch eigentlich abscheulich. Ende von Abschnitt 32.